darum zu beten, wenn sie ein Unheil getroffen hat. Der Zeitpunkt für das Sprechen des inständigen Bittgebets ist, nachdem man sich von der Verbeugung Rukur aufgerichtet und طيب ربنا ولك الحمد unser Herr und dir gebührt alles Lob, gesagt hat. Es gibt für das inständige Bittgebet keine speziellen Worte oder Sätze, die man generell spricht, sondern man sollte Bittgebete wählen, die passend zur Unglückssituation sind. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Der Gelehrte spricht an dieser Stelle vom Qunut, Dua bei Katastrophen. Warum? Weil es eine Sunna ist, über den Propheten a.s. Durch ein Dua zu solchen Situationen zu sprechen. Und zwar hat er einmal a.s. Eine Gesandtschaft entsandt mit verschiedenen Koranlesern und zu drei verschiedenen Völkern. Und diese Völker oder drei verschiedene Stämme und diese Stämme, wal'iyadhu billah, haben diese Gesandten getötet. Obwohl normalerweise die Gesandten tötet man nicht, denn sie sind Vermittler zwischen zwei Parteien. Und daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht gegen Ri'l, Zakwan und Usayyah und hat das in seinem Salah gemacht, im Fardgebet gemacht. Nach dem Ruku' in der letzten Raka'a. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Und dann hat er ein Bittgebet gesprochen gegen diese Leute. Und es gibt Überlieferung darüber, was man sagt in diesem Dua. Und zwar, das ist der bekannte Dua, Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruk. Oder eine Version, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nu'minu bika ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. Diese Brief auf Deutsch heißt: O Allah, dich bitten wir um Hilfe und Vergebung. Wir glauben an dich und verwerfen uns dir. Wir entfernen uns von dem, der dich leugnet, und lassen ihn im Stich. O Allah, dir dienen wir, für dich beten wir und werfen uns nieder. Nach dir streben wir und zu dir beeilen wir uns. Wir erbitten deine Barmherzigkeit und haben Angst vor deiner ernsten Strafe. Wahrlich, deine Strafe wird die Ungläubigen einholen. Das ist die eine Überlieferung diesbezüglich. Und außerdem berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu ebenfalls, und das ist in Sahih Bukhari und Sahih Muslim überliefert worden, Abu Huraira sagte, ich bin derjenige von euch, der am ähnlichsten wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet. Dann sagte der Überliefer, Abu Huraira radiallahu anhu pflegte in der letzten Raka'a des Dhuhr, Isha und Subh Gebetes, nachdem er Sami'a Allahu liman hamida gesagt hatte, für die Gläubigen zu beten und die Ungläubigen zu verfluchen. Und deswegen dieses Sunna ist es in diesem Fall, dass man dieses Bittgebet spricht. Das heißt erstmal Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik und so weiter, oder eine andere Version, die überliefert worden ist. Dieses Dua übrigens war Teil des Koran al-Karim und ist aufgehoben worden. Und danach betet man für die Gläubigen, das heißt, man bezieht sich auf die Situation, in der sie sich befinden, und gegen die Ungläubigen, wie es in diesem Hadith deutlich heißt. Das heißt, diese Form des Dua hat es. Und sollte man außerhalb dieser drei, sage ich mal, Säulen dieses Duas rausgehen, indem man zum Beispiel Dua macht für seine kranke Schwiegermutter oder um Vergebung bittet für seinen verstorbenen Vater oder ähnliches, dann sagt Imam Ahmed, faqta salatak. Da sagt er, dann hör auf, hinter diesem Imam zu beten. Das bricht dein Gebet sofort ab, denn sein Gebet ist ungültig geworden. Denn warum? Weil er redet jetzt etwas, was nicht mehr Teil des Salah ist. Und sobald jemand etwas sagt, was nicht Teil des Salah ist, wird sein Gebet ungültig. Das nennt man Dua al-Qunut und ist überliefert worden in allen fünf Fard-Gebeten. Also nicht nur in den, es hier im Hadith steht, den ich gerade eben erwähnt habe. Und diesen Dua al-Qunut dabei, wie gesagt, hebt man seine Hände und spricht dabei Dua. Und dieses Dua spricht man laut, wenn das Gebet laut ist, und leise, wenn es ein Gebet ist, das leise ist. Und die Ma'mum hinter dem Imam, wenn der Imam laut spricht, sagt sie Amin. Ansonsten macht jeder für sich. Tayyib. Dann heißt es, wenn das gesamte. Was ist denn gelesen? Noch ein bisschen. Nein. Nicht so weit. Das ist aber gut, haben wir gerade erwähnt. Inshallah, da brauche ich es nicht extra erwähnen. Man sagt Amin. Amin bedeutet Allahumma stajib. Das heißt, oh Allah, erhöre dieses Gebet. Und dann heißt es, wenn das gesamte Bittgebet beendet ist, spricht man den Takbir und vollzieht die Niederwerfung. Das heißt, man macht ganz normal weiter. Man hat nur diesen einen Dua eingefügt und mehr nicht. Aber man sagt nicht vorher den Takbir, wie manche gesagt haben. Das heißt also, wenn man Dua al-Qunut macht, egal ob es die Situation ist oder ob es im Witr-Gebet ist, man sagt Sami'a Allahu liman hamida Rabbana kalhamd und direkt spricht man den Dua. Man sagt nicht vorher Allahu Akbar und spricht dann den Dua. Dann kommen wir jetzt zum Qunut im Witr-Gebet. Das Witr-Gebet, kurz, Witr bedeutet, Witr und Watr bedeutet ungerade. Und Witr ist einer der Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala, inna Allah Witrun, heute sagt es, Allah ist von ungerader Anzahl, oder ist Witr, das bedeutet ungerade Anzahl, weil es ein einziger, eins ist ungerade. Und diese gemeint ist ein Gebet, dass man mit ungerader Anzahl in der Nacht zwischen Isha und Fajr verrichtet. Das ist mit dem Witr-Gebet letztendlich gemeint. Und die meisten Ulama sind der Ansicht, dass dieses Gebet ein freiwilliges Gebet ist. 7.12 Qunut im Witr-Gebet, Zeitpunkt und Wortlaut. Das inständige Bittgebet Qunut im Witr-Gebet sollte ab und zu verrichtet werden. Der Zeitpunkt für das Sprechen des inständigen Bittgebets. Ja, er sagte, dass das ab und zu verrichtet werden, aber der Prophet a.s. hat Al-Hasan ibn Ali radiallahu ta'ala anhuma, also seinem Enkel, dieses Bittgebet beigebracht, was wir jetzt gleich lernen werden, inshallah. Oder was ihr inshallah schon gelernt habt. Dieses Bittgebet, Allahumma hdini fi man hadait und so weiter, hat Al-Hasan beigebracht zu sagen in seinem Muttergebet. Und er hat nicht gesagt, manchmal ja, manchmal nein. Warum manche Ulama gesagt haben, man soll es ab und zu sagen? Weil das die einzige Überlieferung ist, in dem dieses Bittgebet vorkommt. Das ist der Grund. Aber ansonsten, wenn man sich daran hält, es jedes Mal regelmäßig sagt, ist eine Sunna und man darf das ohne Problem. Ja. Der Zeitpunkt für das Sprechen des inständigen Bittgebets im Witr-Gebet ist vor der Verbeugung. Also ganz im Gegensatz zum inständigen Bittgebet bei Katastrophen, das nach der Verbeugung gesprochen wird. Na, es ist beides übrigens überliefert worden. Also vor der Verbeugung und nach der Verbeugung. Beides ist authentisch überliefert worden. Und man darf das machen, was der Gelehrte gesagt hat. Man darf aber auch, also man darf vor und als auch nach dem Ruku' machen, den Dua al-Qunut sprechen. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Wortlaut. Das heißt es, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا منك إلا إليك. So, dieses Bittgebet, Allahumma hdini fi man hadait. O Allah, leite mich recht mit denen, die du recht geleitet hast. Die Rechtleitung, das Bitten um Rechtleitung Allah, die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet auf der einen Seite, O Allah, befestige mich auf der Rechtleitung, auf der ich mich gerade befinde. Und gleichzeitig gib mir noch mehr Rechtleitung und Weisung in allen Bereichen meines Lebens. Denn in jeder Angelegenheit brauchst du die Weisung Allahs, subhanahu wa ta'ala. Wa'afini fi man afait, das heißt, gewähre mir Unversehrtheit und Wohlbefinden mit denen, denen du Unversehrtheit und Wohlbefinden gewährt hast. Das heißt, unter anderem, gewähre mir Wohlbefinden unter denen du bereits, für die du bereits bestimmt hast, vor Erschaffung der Himmel und Erde, dass sie zu denjenigen gehören werden, die unversehrt sind. Und die Unversehrtheit, das heißt, man verschont bleibt von was? Von Krankheiten, von üblen Charaktereigenschaften, vor der üblen persönlichen Neigung, die einen zur Sünde führt und so weiter. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ, und nimm dich fürsorglich meiner Angelegenheiten an. Das bedeutet, o Allah, überlass mich nicht mir selbst, selbst wenn es nur ein Augenblick lang wäre, sondern übernimm meine Aufgabe, meine Angelegenheiten von A bis Z. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ, und segne mir das, was du mir gegeben hast. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, und schütze mich vor dem Übel, das du bestimmt hast. Und deswegen, alles, was es gibt, ist von Allah erschaffen. Das Gute und das Schlechte. Alles von Allah Azzawajal bestimmt. Das Gute und das Schlechte. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, dass wir sagen, dass die Handlung Allahs schlecht sei. Das sagen wir nicht. Alles, was er bestimmt, ist gut. Kann sein, es ist für uns am Ende, es kommt was Schlechtes dabei heraus, die Strafe, aber seine Anordnung, seine Bestimmung deswegen ist nicht schlecht, sondern sie ist gerecht und gut. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, denn du allein beschließt und niemand kann sich deinen Beschluss widersetzen. Richtiger heißt es hier, denn du allein beschließt ja und niemand beschließt gegen dich. وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, niemand beschließt gegen dich. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ, wessen Beschützer du bist, der wird nicht erniedrigt. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ, und wessen Feind du bist, der wird nie zu Ruhm und Macht gelangen. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ, segensreich bist du, unser Herr und Erhaben. لَا مَنْجَى وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ, es gibt keinen Zufluchtsort vor dir, außer bei dir. Dieses Mitgebet ist eine Sunna, im Muttergebet zu sprechen. Und wenn man es nicht spricht und was anderes spricht, ist auch in Ordnung. Aber immer überliefert ist besser als nicht überliefert. Der Wortlaut dieses Bittgebets wurde von uns vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam gelehrt. Deshalb ist es nicht erlaubt, diesem Bittgebet irgendwelche Worte hinzuzufügen, außer den Segenswünschen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn es ist authentisch belegt, dass seine Gefährten radiallahu anhum danach die Segenswünsche sprachen. Wie gesagt, die Tatsache, dass der Prophet al-Hasan in diesem jungen Alter dieses Bittgebet beigebracht hat, weist darauf hin, dass das eine Sunna ist und dass man grundsätzlich in dieser Situation Dua sprechen darf. Ja? Und ist kein starker Beweis dafür zu sagen, dass man kein anderes Bittgebet sprechen darf. Weil sonst hätte er es auch anderen Leuten beigebracht und ihnen gesagt, nur dieses Bittgebet und kein anderes. Aber dieses Bittgebet ihm beigebracht zu haben, weist darauf hin, dass an dieser Stelle darf man Bittgebete sprechen. Und welches soll man am besten sprechen? Dieses. Wallahu a'lam. Weiter. Daraufhin vollzieht der Betende die Verbeugung und die zwei Niederwerfungen auf die bereits beschriebene Weise. 7.13. Der letzte Tashahud und die Platzierung des linken Fußes unter dem rechten Bein Tawarruk sitzt. Nun setzt sich der Betende zum letzten Tashahud. Beide Tashahud, der erste wie auch der letzte, sind Pflicht. Im letzten Tashahud tut er all das, was er bereits im ersten Tashahud getan hat. Na, hier haben wir gesagt, dass der erste Tashahud und der letzte sind Pflicht. Also der erste Tashahud, der letzte sind Pflicht. Wir haben die Fallunterscheidung bereits vorhin gemacht und brauchen das nicht noch einmal erwähnen. Und an dieser Stelle, inshallah ta'ala, gibt es einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der folgendermaßen bedeutet: Abdullah ibn Mas'ud sagte, kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-tashahhud assalamu ala Allah qabla khalqihi assalamu ala Jibril wa Mikail fa'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud. Abdullah ibn Mas'ud sagte, bevor uns der Tashahhud auferlegt wurde, Fard gemacht worden ist, pflegten wir zu sagen, der Salam sei auf Allah, noch bevor alles erschaffen hat. Der Salam sei auf Jibril, auf Jabrail und auf Mikael. Danach hat uns der Gesandte Allahs den Tashahhud beigebracht. Dieser Hadith weist darauf hin, dass der Tashahhud Fard ist. Ich entschuldige mich ganz kurz, bis zu 5 Minuten schaffe, komme ich wieder zurück. Also keine Pause. Ihr könnt eure Zeit kurz nutzen, inshallah, dafür. Textbeweise lernen, inshallah.